Heute Abend erwartet Sie, meine Damen und Herren, im Hörspielprogramm auf NDR 3 eine Arbeit, die sich den formalen Kategorien, denen Sie sonst auf diesem Sendeplatz begegnen, weitgehend entzieht. Uli Schmidt-Langhoff, der Autor des halbstündigen Hörstücks Aschenputtel, das wir Ihnen vorstellen wollen, ist der Hörspielredaktion als Mitarbeiter einer Hörspielwerkstatt im Jahre 1983 aufgefallen, die sein einstiger Lehrer an der Hamburger Kunsthochschule Gerhard Rühm mit etlichen seiner Studenten initiiert hatte. Inzwischen konnte man Uli Schmidt-Langhoff in der kleinen Hamburger Galerie Heimart in Winterhude begegnen, die er zusammen mit anderen jungen Künstlern betreibt. Seine dort zur Schau gestellte bildnerische Tätigkeit verbindet sich sehr oft mit akustischen Demonstrationen, die sich in Aschenputtel zum ersten Mal verselbstständigt haben. Das zufällig gefundene Objekt, das in seiner bildnerischen Arbeit bisweilen eine zentrale Rolle spielt, bestimmt hier auch das akustische Arrangement. Partikel von Programmmitschnitten des Rundfunks, von Geräuschaufnahmen, aber auch von Aufnahmen vorgegebener Texte werden von ihm auf Endloskassetten gespeichert, wobei dem Schnitt die Funktion einer rhythmischen Steuerung bzw. Ritualisierung zukommt. Selbst die mangelhafte technische Aufnahme- und Wiedergabequalität fördert bei dieser Schnittpraxis den ungewohnten akustischen Eindruck. In Aschenputtel wurde nun eine Vielzahl solcher Endloskassetten hintereinander montiert. Klangliche Überlegungen steuerten dabei vorrangig ihren Ablauf. In die Arbeitsweise seiner Montage erhalten Sie zunächst Einblick anhand einer Produktion mit Aufnahmen von Kindern, die das Märchen von Aschenputtel nacherzählen. Also, es war... Es war einmal ein Mädchen, das hatte... Es war einmal ein Mädchen. Eine Schwester und eine Schwiegerin. Ein Mädchen, Aschenputtel. Aschenputtel wohnt bei ihren Schwiegerin. Bei ihrer Stiefmutter und bei ihren beiden Stiefschwestern. Das war sehr arm dran. Das hatte nur noch eine Stiefmutter. Und die hatte zwei andere Töchter noch. Also war es ihre Stiefmutter. Es hatte jetzt nur noch eine Stiefmutter. Eine Schwester und eine Schwiegerin. Und diese Schwiegerin, die hatte, fand ihn nicht so lieb. Es hatte drei böse Schwestern. Und es war deshalb sehr traurig. Eines Tages gibt der Prinz ein Fest. Der Vater von ihr war immer auch arm dran, denn er musste die Familie versorgen. Mit Kleidern und mit Schmuck. Und da hatte der Prinz ein Fest. Der Prinz wollte sich eine Frau suchen. Eines Tages gibt der Prinz ein Fest. Sich eine Frau suchen. Und dann kam eines Tages die Einladung von einem Prinzen zu einem Ball. Und sie wollte immer so gerne mit zum Ball. Und das Fest sollte Aschenputtel nicht mit. Weil sie den Prinzen natürlich auch gern heiraten wollte. Eines Tages und immer auch. Nur Aschenputtel darf nicht hingehen. Und dann... Und Aschenputtel weinte, weil sie Erbsen aufheben soll. Wenn du diese Linsen, die ich dir jetzt auskippe, in einer Stunde aufgesammelt hast, dann darfst du mit. Bevor sie mitkommen durfte... Linsen aufsammeln. Sie muss stattdessen Linsen aus Erbsen aussortieren. Dass die guten wieder im Topf liegen und die schlechten weg sind. Die weißen in die braune Schüssel, die braunen in die weiße Schüssel. Aber immer kamen die Tauben, um ihr zu helfen. Das schaffte Aschenputtel, denn viele kaum Tauben kamen und halfen. Aber da kam dann ein Vogel und der hat sie dann verzaubert. Aber plötzlich kommen Tauben und die helfen ihr. Aschenputtel war verzweifelt. Und die Tauben kamen und... Eines Tages fragte der Vater, ob er nicht was besorgen sollte. Doch der Vater musste irgendwie weg. Und dann wollte er seinen drei Töchtern was mitbringen. Was soll denn der Prinz von dir denken? Die eine wollte schöne Kleider haben. Die andere wollte Ringe und Ketten. Kauf mir das, was du auf dem Weg findest. Ein Stück Haselnusszweig. Und Aschenputtel hatte den Zweig auf dem Grab von ihrer toten Mutter gepflanzt. Aschenputtel steckte den Zweig in die Erde. Doch er wuchs ganz schnell und das wurde dann auch ein richtiger Baum. Er brachte ihr ein Kleid und Schuhe und so. Am Grab ihrer Mutter kriegt sie neue Kleider. Aschenputtel zieht sich ein schönes Kleid an. Da wuchsen auf dem Kleid viele Kleider. Die zog sie dann an. Und läuft auch zu der Feier des Prinzen. Und dann wurde ein schönes Kleid. Und dann ist sie mit seinem Pferd zum Schloss geritten. Und dann wollte der Prinz immer mit ihr tanzen. Und beim ersten Fest fiel dem Prinz überhaupt nichts auf. Und der Prinz sich unsterblich in sie verliebt. Und der Prinz kam gleich an und fragte sie, ob er die Hand anhalten könnte. Aber sie wollte das nicht und dann ist sie weggelaufen. Kurz vor 12 riss sie sich einfach los und lief davon. Auf einmal rannte ein Aschenputtel weg. Mit ihrem Pferd rannte sie, lief sie ganz weit weg. Der Prinz ist sehr traurig und gibt deswegen bald wieder ein neues Fest. Aber beim zweiten Fest merkte der Prinz auch noch nichts. Der Prinz fand sie ganz toll und hat dann mit ihr getanzt und so. Aber sie wollte das nicht und strahlte und glänzte wunderbar. Sie kommt, er tanzt mit ihr und um 12 verschwindet sie wieder. Das dritte Fest aber, da... Und beim dritten Mal, da... Er gibt immer mehr Feste, nur um sie wieder zu sehen. Aber immer wieder verschwindet sie um 12 Uhr. Da hat sie den Schuh verloren. Der Prinz hatte die ganze Hoftreppe mit Kleister eingeschmiert. Die Treppe mit irgend so einem Klebstoff schmiert. Aber ihr Schuh klebte auf der Treppe fest. Blieb der Schuh daran kleben. Er bestreicht eine Stufe von seinem Schloss mit viel Leim. Hat dann den Schuh genommen und... Und am nächsten Tag kam plötzlich der Prinz in das Haus mit vielen Dienern und hatte den Schuh in der Hand. Und dann kam der Prinz hinterher und klopfte gegen die Steinmauer. Klopften die Diener erstaunt an die Tür und klopften und klopften. Wem dieser Schuh gehört, der soll seine Frau werden. Macht auf, macht auf. Und es wurde probiert, wem der Schuh passte. Aber erstmal sollte die älteste Schwester das probieren. Und die Tochter probiert den Schuh an. Der Schuh passt nicht. Viel zu große Füße. Schneidet euch die Ferse ab. Ihr Zeh passt nicht mehr rein. Viel zu dicke und so. Ach, hack ihn dir doch einfach ab. Und darum hackt sie sich ihn ab. Wenn du dir ein Stück von der Ferse abschneidest. Der Prinz denkt sich, das muss die richtige sein, weil ihr der Schuh passt. Und dann hat der Prinz sie auf sein Pferd genommen. Doch da kam ein Vöglein geflogen. Auf dem Weg zum Schloss kommen Tauben und die rufen. Da waren da zwei Täubchen neben gerufen. Blut ist im Schuh. Chip, chip, chip, chip. Gurigigu, Blut ist im Schuh. Die falsche ist dein, die richtige ist noch daheim. Chip, chip. Und der Prinz guckte nach. Nein, das ist die falsche. Der Prinz kehrt sofort wieder um. Also ging er zur zweiten. Und dann kam die andere. Er passte ihr auch nicht. Darum hackt sie sich eine Hacke ab. Ach, schneid dir ein Stück von der Ferse ab. Schneide dir ein Stück vom Zeh ab. Und wieder kam das Vogel. Doch, dann kommen die Tauben wieder und rufen. Wieder Hucke die Kuh gerufen. Chip, chip, chip, chip. Blut ist im Schuh. Gurigigu, Blut ist im Schuh. Blut ist im Schuh. Chip, chip. Und so, und dann hatte auch sie auch wieder zurückgebracht. Und fragte, ob noch eine dritte vorhanden sei. Trotzdem, ich will es versuchen. Und erst wollte die ihrem Stiefmutter nicht. So viel zu schmutzig. Der Prinz sagte, trotzdem, ich will es versuchen. Und sagte, nee, da sagte Aschenputtel. Er passt hier wie angegossen. Dann merkt sie, er passt ihr. Und dann passt der Aschenputtel. Nahm sie auf den Arm. Nimmt sie mit auf sein Schloss. Und dann sind sie beide wieder zum Schloss geritten. Und sie gingen zum Schloss. Dann wurde sie seine Frau. Und nach paar Monaten heiraten sie. Und sie feierten Hochzeit. Und feierten eine Hochzeit. Und leben glücklich bis an ihr Lebensende. Ja, und so war die Geschichte aus. So kenne ich sie jedenfalls. Nach dieser Hinführung zum Hörspiel Aschenputtel von Uli Schmidt-Langhoff werden Sie vielleicht auch schon die künstlerische Absicht erkannt haben, die der Autor mit seiner Methode verfolgt. Aus vertrautem, alltäglichem Material etwas Neues entstehen zu lassen. Hören Sie sein Stück Aschenputtel.

zu. Takt. Takt. Hässlich. Intakt, stört. Intakt, stört. Takt, ist. Also gut, der Groschen ist gefallen. What? König nicht, der König. Prinz. Prinz. Im Hörspielprogramm auf NDR3 brachten wir das experimentelle Hörstück Aschenputtel von Uli Schmidt-Langhoff. An der Realisation waren beteiligt als Toningenieur Günther Beckmann, Technik Christine Berger.